Außerdem bin ich mit Brüdern groß geworden, die beide Kurstudenten sind. Und die haben ja einen rauen Ton. Ja, das ist nicht wichtig. Wenn es so ein Ausdruck ist, vielleicht ist dann auch der Begriff des Holzschatz in der rauen Umwelt ihrer Brüder als Kurstudenten untergetäuscht. Was ist Holzschatz? Ich kann mich nicht daran erinnern, das habe ich Ihnen gestern gesagt. Aber kommt gerade noch mal zurück. Ein Holzscheit. Ja, mit Dr. Braun. Da sagt jemand, Dr. Braun wollte Sie ein Holzscheit auf den Kopf werfen. Auch dieses ist ein grauer Ausdruck. Und wenn Sie... Wer wollte ein Holzscheit auf den Kopf werfen? Das ist Sie. Das habe ich gar nicht gehört. Haben Sie das gestern schon gesagt? Ja, da haben Sie mir geantwortet darauf. Ich habe das Protokoll noch nicht gelesen, ich habe schon Gedächtnis, nicht wahr? Dass das nicht Ihre Ausdrucksweise sei. Holzscheit? Nein, das. Jetzt würde ich keinem Menschen Holzscheit auf den Kopf werfen. Zweitens kenne ich das Wort Holzscheit. Holzklotz würden wir sagen, vielleicht. Ein Stück Holz. Scheit ist, glaube ich, auch wiederum bayerisch. Dann kommen wir zu dem Schreiben Nummer 10. Das ist auch ein Brief, den Sie in das Ehepaar Frank geschrieben haben. Ja, das sind die ganzen Briefe, die ich mir gegeben habe. Und zwar vom 29.04. Datumstempel 30.04. Liebe Charlotte, liebe Einwald, herzlichen Dank, Charlotte, für deinen bestätigenden Brief. Der Gedanke, dass die Meier, der Kreuz darüber, nur sie weiß von dem Vermächtnis, mit ihrer Aussage, für den Fall, dass sie frei erfunden ist, doch nur erreichen will, mir dieses Vermächtnis zu hintertreiben. Ob sie sich dabei bewusst wird, dass es hierbei um das schwerste Delikt, Mord geht, bleibt noch dahingestellt. Wenn allerdings P. in seiner verwirrenden Art stolz eine Mehr dahin gequasselt oder gequatscht haben sollte, dann ist es ja für ihre verdammte Pflicht, so etwas weiterzugeben. Übrigens meine Mutter dazu, man sollte unbedingt die Alibis der Meier und des Heizungsmonteurs prüfen. Charlottchen, ich bin am grünen Donnerstag nicht gesehen worden, wie du irrtümlich schreibst. Die Meier behauptet, sie habe eine Verabredung mit einem Dr. Schmitz und mir im Standwerk gehabt. Mit einem Kreuz. Noch nie war ich mit P. im Standwerk verabredet. Na, inzwischen sind meine Aussagen hier von der Kripo geprüft worden, bei drei verschiedenen Menschen. Leider hat man sich nicht bei drei verschiedenen Menschen. Na, inzwischen sind meine Aussagen hier bei der Kripo geprüft worden, bei drei verschiedenen Menschen. Leider hat man nicht gerade Freitagmorgen gegen 3 Uhr nach Hause kommen hören. Ach so, bei drei verschiedenen Menschen hat man nachgefragt. Bei Dr. Wittig. Leider hat man mich nicht gerade Freitagmorgen gegen 3 Uhr nach Hause kommen hören. Aber um 5 Uhr, als ich schon vom Krankenhaus kam, ich konnte wieder schlafen. Ich konnte nicht schlafen. Mhm. Ausgepusht von den vielen Coca-Cola und dem Autobahnbetrieb. Jede Minute war zu prüfen, weil ich entweder im Krankenhaus oder hier im Elternhaus war. Stellt euch vor, ich hätte den Rat meiner Mutter befolgt und wäre erst am Freitag am Tag gefahren und hätte in der Karlsruhe geschlafen. Ob ich die Probeline bemerkt hätte. Denn ihr wart ja fort. Also alles Fügung. Charlottchen, ich lege hier 2 für dich interessante Briefe bei, für Reinhold auch interessant. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Übersendung der Post und wie schön, dass es den Blumen gut geht. Ich danke euch für eure Treue, der Spanienbesitz ist euch sicher. Ich bleibe immer dabei und grüße euch herzlich, eure Vera. Dann wollen wir einmal zu den einzelnen Aussagen jetzt kommen, weil wir werden heute Vormittag bestimmt nicht fertig. Wir wollen machen noch keine Fragen, das weiß ich auch nicht genau. Also die Frau Meier, Sie wissen ja schon ungefähr, wie ich aus dem Brief entnommen habe, was die Frau Meier bekundet hat. Ja. Ich habe Ihnen auch gestern schon erklärt, ja, was Frau Meier gesagt hat. Und ich glaube, dass Sie deshalb gestern von meinem Vorhalten einen nicht so überrascht hätten tun brauchen, was Frau Meier geäußert hat. Ich habe Ihnen gestern erklärt, was Frau Meier bekundet hat, oder dass überhaupt eine Bekundung vorliegt, die hätten zu Braun oder einer von ihren Beauftragten an dem Mordtag erklärt, die würden an dem tatsächlichen Abend, wo Braun dort ermordet wurde, sich zusammen mit Schmitz und Braun im Hause Pöking treffen. Das war für mich vollkommen neu. Denn Rodatus hatte mir bisher gesagt, es hätte geheißen, Braun wollte Schmitz und Vera in Starnberg treffen. Die sind schon in Starnberg. Nein, die wollte er in Starnberg abends treffen. Mehr weiß, habe ich nicht gewusst. Das Ding schon in Stand, das habe ich die Äußerung auch nicht, ich habe das nur von Rodatus gehört. Und für mich war es vollkommen neu, dass ich mit nach Pöcking gehen sollte. Ja, die Bemerkungen des Herrn Rodatus, die sind manchmal etwas zwielichtig, insbesondere in ihren Angaben, dass meine Vorfahren Braun geisteskrank waren oder doch Selbstmord Ich weiß nicht, das war meine Tochter. Sie hat das alles aufgeschrieben, weil Braun das ohne weiteres geglaubt, ohne es nachzuprüfen, und bei einer Nachprüfung stimmt es gar nicht. Ja, dann muss alles das Otto Braun gelogen haben. Denn Otto Braun hat uns das ganz genau erzählt und Silvia hat gesagt, Otto, jetzt sag es nochmal, jetzt schreibe ich es aber mal auf. Und die hat sich es genau aufgeschrieben. Warum hat sie es aufgeschrieben? Weil sie sich für solche kleinen Erzählchen, an solchen kleinen Erzählchen begeistern konnte. Die hat immer mit dem Mann gerückt. Wenn jemand verrückt war? Ja, weil er redete konfuses Zeug, glauben Sie es mir. Und dieses Kind hat dann immer mit ihm gealbert und ihn diesbezüglich festgenagelt. Gestern hast du das gesagt, heute sagst du das. Moment mal, das habe ich aufgeschrieben, gestern war es so. So macht sie das. Ja, also die Frau Meier, die kannte an sich dann Herrn Braun schon ziemlich lange, zwar länger als Sie. Ja. Sie wusste auch von dem Besitz dort in Spanien. Ja, sie wusste von dem Vermächtnis. Als Einzige. Sagte dann für diese Tatzeit, ich lese es Ihnen jetzt einmal vor, folgendes. Es ist mehrmals vernommen worden, dass es immer selber. Sie wich von ihrer Aussage nicht ab. Nein, und berichtigte sich nicht im Gegensatz zu Ihnen, was sie mehrmals am Tun ist. Mhm. Nun, also. Sie ist absolut cleverer als ich, das stimmt. Also folgendes sagt sie. Am 14.04.1960 war ich zuletzt mit Dr. Braun zusammen. Er sagte zu mir, dass ich für den gleichen Abend Dr. Schmitz und Frau Brüne erwarte. Von diesem Dr. Schmitz erzählte er mir, dass dieser den alten Volkswagen der Frau Brüne gekauft habe. Dieser Wagen war der Frau Brüne mit der Einschränkung zur Verfügung gestellt, dass sie erstens alle Kosten selbst zu tragen hätte und nur für die Reisezeit nach Spanien diesen Wagen auf seine Unkosten zur Verfügung stellen müsste. Dieser Wagen war auf den Namen der Frau Brüne zugelassen. Frau Brüne bekam wieder einen neuen Volkswagen. Wie das mit dem neuen zusammenhängt, weiß ich nicht. Einmal sah ich den neuen Wagen in der Einfahrt unserer Praxis stehen. Es handelte sich um einen sandfarbenen Wagen. Der alte Fabi hatte einen hellgrünen Anstrich. Ist das richtig? Ja, ja. Der andere war gelb. Und also Frau zu dem Wagen muss ich sagen, dass das nicht stimmt. Den Wagen habe ich zur Hälfte mit Dr. Braun erstmal gekauft. Frau hat 1500 Mark gezahlt und ich habe 1500 Mark gezahlt. Der war ein gebrauchter VW? Es war ein gebrauchter VW, den der Herr Holzschuh geschafft hatte. Ein Garagenmensch, eine Reparaturwerkstätte. Ja, Sie sagt ja aber auch gar nicht, wie der Wagen gekauft wurde, sondern Sie sagten, dass der Wagen Ihnen zur Verfügung stand. Zur Verfügung stand, ja, aber er gehörte mir zur Hälfte. Und hinterher habe ich ihn ganz bezahlt. Und zwar Anfang März habe ich den Wagen ganz bezahlt und daraufhin bekam ich auch den Kraftfahrzeugbrief. Vorher war der Kraftfahrzeugbrief bei Herrn Dr. Braun. Also Sie haben zunächst 1500 Mark für den gebrauchten VW bezahlt, die gleiche Summe wie Braun VW. Und an dem Wagen waren Sie mit Eigentümerin, genauso wie Braun, ja, zur Hälfte. Er hatte mir ein Schreiben gegeben für den Fall seines Ablebens, gehörte der Wagen ihm, mir. Und ich hatte ihm ein Schreiben gegeben für den Fall meines Ablebens gehört in der Bank ihm. Er führte immer diese Geschichten ein, bei allen kleinen Dingen. Bei dem ersten Laden oder bei dem zweiten? Immer, bei allen Dingen wurde das immer gemacht, immer aufgeschrieben. Sind Sie noch im Besitz dieses Schreibens? Nicht die Macht, das weiß ich nicht. Ich muss noch haben. Dr. Brandt sagte, dass er den Wagen über Frau Brühe gut verkauft habe. Des Weiteren erzählte er mir, dass dem Dr. Schmitz der hinteren Teil seines Grundstücks, der das wertarm sei und keine Sicht zum Wasser habe, verkaufen wolle, also den hinteren Teil. Dieser Dr. Schmitz sei innerhalb, war deshalb an diesem Grundstück interessiert, weil er bereits von Nachbar des Dr. Brandt mit Namen Klimmert gekauft habe. Ja, muss das doch zu ermitteln sein. Dieser Dr. Schmitz wollte auf dem abgerundeten Gebiet Bungalows erwarten. Es waren so viele, Herr Staatsanwalt, die mit ihm Bungalows bauen wollten, die da Geld investieren wollten. Da waren so wahnsinnig viele Menschen. Ich bin in 8 Wochen kam ich 5-mal zum Strand. Ich war immer oben. Und er sammelte, wie er sagte, Deutsche, um mit ihnen Geschäfte zu machen. Also das ist absolut möglich. Es ist kein Dr. Schmitz, der etwas einfach mal in Ich habe mir heute nach dem Kopf gemacht. Das kann nur so sein, dass er das verwechselt hat und auch mit Costa Brava, mit München und so. Das war so durcheinander. Ich kann nur so eine ganz harmlose Erklärung haben. Dr. Schmitz war über die Vermittlung der Frau Grüne und Dr. Braun verwiesen worden. Dies sagte mir Braun schon früher. Also nicht mehr einfach gesagt, sondern mehr einfach. Ja, ich weiß gar nichts davon. Was kommt daran noch zu nichts? Ich weiß es wirklich nicht. Er war deshalb, dass Sie mir so misstrauen. Das ist furchtbar direkt. Es geht weiter. Er war deshalb am Donnerstag guter Stimmung, weil er sich auf den Dr. Schmitz freute, der ihm minderwertiges Land in Spanien abkaufen wollte. Diese gute Stimmung währte allerdings nicht lange. Es kam ein Telefongespräch, das ich abgenommen habe, und das kommt, was ich den Gästen vorgehalten habe, und ihm den Hörer übergab. Bestimmt war ich es nicht mehr, aber ich glaube, dass Dr. Schmitz im Apparat war. Ich ging dann hinaus, und dann, als Braun zu ihr wieder hereinkam, hat er gefragt, wissen Sie, wo die sind? In Standard sind die schon. Und als dann die beiden sich näher unterhalten haben, sagt es ja nicht wörtlich. Ja, Herr Staatsanwalt, das stimmt ja hundertprozentig nicht. Denn ich war ja nachweisbar in der Kaulbachstraße. Ich habe ja mit meinem Forum gesprochen, um 5:30. Ich habe ja bin rumgelaufen, raus und rein. Sie sind ja auch nicht der Dr. Schmitz, ich habe es gefragt, eine andere Haft sein. Ja, also ich kann doch von Starnberg aus nicht angerufen haben. Oder ich kann mit ihm von Starnberg gesprochen haben. Die sind schon in Starnberg, wenn sich da doch nicht beziehen. Das gibt es doch gar nicht. Von Starnberg. Ja, also was sagen Sie zu der Äußerung von Frau Meier, die angegeben hat? Es kam ein Anruf um ungefähr 17 Uhr von Schmitz, nicht wahr? Der den Inhalt hatte, dass der Schmitz und die Vera mit schon in Starnberg seien. Und er wollte sich an diesem Abend also mit Ihnen und dem Schmitz treffen. Ich kann dazu nur sagen, dass das gar nicht zur Debatte stand, dass wir uns treffen wollten. Herr Dr. Braun wusste, dass ich abreisen würde. Ich hatte mittags schon abgelehnt, ihn zu sehen, aber da war von keinem Dr. Schmitz die Rede, sondern ein übliches Sehen. Also, Sie geben an, dass die Angabe der Vermeier nicht richtig ist, oder was wollen Sie dazu sagen? Ja, dass ich das für meine Person vollkommen ablehne, das kann ich, das stimmt nicht. Also ich bin nicht der Anrufer gewesen und ich weiß auch von keinem Dr. Schmitz. Zumal ich mich ja in der Kaulbachstraße befand. Ohne Besuch den ganzen Tag. Nur Frau Frank war mal kurz drüben, einige Male vielleicht. Standen Sie an diesem Tag mit anderen Leuten noch in Verbindung? Einem Gründonnerstag? Wie meinen Sie das, Herr Staatsanwalt? Also, haben Sie mit anderen Leuten noch telefoniert am Gründonnerstag 1960 oder haben es war Sie so, sich mit anderen noch getroffen? Ich habe ein Telefonat geführt, nachdem ich der Mutter Braun so böse am Telefon wurde, nicht so egozentrisch und hässlich. Da habe ich Herrn Rechtsanwalt Karl Urban anrufen wollen, aber der war nicht da. Und da habe ich mit dem Herrn Kompagnon Gabelek gesprochen. Und mit dem habe ich, weil ich ihn nicht kenne, konnte ich ihm das nicht, mein Herz nicht ausschütten, sondern der sprach von sich aus über die der GEMA-Abrechnung von Lothar Bühne stand. Also Sie waren am Donnerstagabend in der Kanzlei von Rechtsanwalt? Nein, ich war zu Hause, ich habe ein Telefonat. Ich habe lediglich versucht, irgendwie... Und um wie viel Uhr wartest du ungefähr vormittags? Nachmittags um Viertel nach drei, halb vier. Haben Sie vormittag, als Sie die einzelnen Besorgungen gemacht, der Wollekraft und dergleichen, mit irgendjemandem getroffen? Nein. Haben Sie einen Bekannten getroffen? Nein. Haben Sie mit dem unterhalten? Nein. Mit wem haben Sie überhaupt vormittags noch gesprochen? Mit Arsena von Frank? Ehepaar Frank? Ehepaar Frank, dann war ich bei Frau Breuer kurz, eine Schneiderin. Vormittag? Ja, alles vormittags. Dann habe ich die Wolle gekauft bei Klotz in der Dachauer Straße. Dann habe ich. Ach, wegen der Putzfrau habe ich mich mit Frau Frank unterhalten, ja. Wegen einer anderen Putzfrau bin ich in der Schellingstraße. Dabei hatte ich Frau Frank noch nicht getroffen. Ich hatte eine Adresse von der Schellingstraße. Ich habe mir mal einen Parkwächter gegeben, seine Frau sei Putzfrau. Und die habe ich versucht zu erreichen in der Schellingstraße, aber die habe ich nicht getroffen. Und dann habe ich die Putzfrau von Frau Frank bekommen. Das habe ich bis 1 Uhr, halb eins etwa erledigt. Und dann war ich bei Frau Frank und Herrn Frank und Mutter Frank. Und die wollten mich zum Mittagessen einladen. Und dann habe ich der Frau Frank einen Pullover geschenkt dafür, dass sie bei mir die Putzfrau eben abließe. Von ihrer eigenen Stunde nämlich, ließ die mir dann die Putzfrau ab. Und den hatte ich gestrickt, den Pullover. Den schenkte ich ihr. Ich wollte nämlich zum Mittagessen einladen, aber das wollte ich nicht, weil ich mit der Begründung, ich wollte drüben sein, weil ich annehme, Dr. Braun würde mir einen Besuch machen. Sonst kämen wir, er klopfte dann ans Fenster, wenn er kam, und dann würde ich das nicht hören. Ab 1 Uhr war ich drüben, also bei mir, 12:45 etwa. Und dann habe ich mich eben im Haushalt beschäftigt, habe abgerüstet und geputzt und alles gemacht, als eben der Anruf von Dr. Braun erfolgte. Um 2:55 so etwa, ich weiß es nicht genau. Es muss aber schon etwas so spät gewesen sein, sonst hätte er nicht sagen können, warum ich nicht im Café bin. Denn sonst also, Sie haben das vermeiert, die halten Sie für nicht richtig. Nein, das halte ich für nicht richtig. Eine andere Zeuge, wenn ich von Duisburg, kennen Sie diese? Ja, die langjährige Freundin von Dr. Braun, Peter Duisburg. Hat zu Ihrem Verhältnis zu Dr. Braun Folgendes gesagt. Dr. Braun erzählt Ihnen von Frau Brüne, dass das Verhältnis zu Frau Brüne kalt und gespannt sei. Frau Brüne war früher seine Freundin und zwar vom Sommer 1957 bis Ende bis zum Tode. Es war zwischen beiden auch zu intimen Beziehungen gekommen. In letzter Zeit war die Freundschaft aber merklich abgekühlt und Dr. Braun sprach nur mehr von geschäftlichen Beziehungen. Diese bezogen sich nur auf den spanischen Besitz. Am Dienstag, am 12. April, war ich mit Dr. Braun zuletzt zusammen. Wir trafen uns in meiner Wohnung. Er sagte mir, dass er sich durch Frau Brüne nicht mehr ganz ruhig fühle. Er fühle sich unbehaglich in seiner Haft. Die Frau würde ihn nervös machen und würde ihn bevorzugen. Er würde auf diese Frau isoliert werden. Wenn jemand nach München käme, dann zu ihr und nicht zu ihm. Er sagte, dass er sich grause, nach Ostern mit Frau Brüne nach Spanien zu fahren. Es sollte das Haus bei der Mar neu vermietet werden. Es ist ja klar, dass er seiner Freundin so etwas sagt. Er wird hier nicht etwas anderes sagen, positiv von mir sprechen. Es war ja seine Dauerfreundin, die von ihm den 12.4.60. Pelzmäntel geschenkt bekam, Schmuck und so. Es war ja seine intimste Freundin. Am Dienstag, den 12.4.60, sagte Dr. Braun, dass Frau Brüne ihm einen Käufer für den spanischen Besitz und zwar für einen Teil davon gebracht habe. Und dass die Verhandlung darüber, am Donnerstagabend stattfinden soll. dachte er nicht nur zur Frau Meier, sondern auch zur Frau von Duisburg. Ich weiß von keinem Brief. Und mich hat er angerufen Montagabend, ich sollte den Spanienakt holen bei ihm. Er müsste unter allen Umständen aus dem Hause. Er müsste den aus München raus haben, hat er mir gesagt. Er hätte ganz tolle Leute kennengelernt. Ich sollte unbedingt Donnerstag. Und wo befindet sich der Spanienakt? Kennen wir in der Praxis bei Frau Meier. Er wollte den nicht länger bei Frau Meier haben. Das war ein halbstündiges Telefonat. Das steht auch im Tagebuch. Montagabend. Er rief immer eine Minute bis 10 Uhr. Der 11. wohl, der Montag. Sagte, er hätte ganz unwahrscheinliche Leute kennengelernt und die müsste ich auch kennenlernen und die wollten in Spanien mit ihm was ganz Großes aufziehen und ich sollte doch kommen und dann sollte ich es doch einrichten Donnerstag, weil er eben Donnerstag in München wäre und bei der Gelegenheit den neuen Wagen holen und es war alles vollkommen organisch, nur dass ich nicht da bleiben konnte. Aber Sie sehen es bei meinen Zeugen. Da reinhaltig gehen Sie. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich weiß, er muss ja was erzählt haben diesbezüglich. Und zwar, dass er an dem Tag, an dem er ermordet wurde, an dem gleichen Abend sich mit Ihnen und Dr. Schmidt treffen wollte. Was sagt er? Ja, von mir kann es ja gar nicht sein, denn ich musste ja zurück, Herr Staatsanwalt. Von Ihnen, weil Sie nicht hinkamen nach Ihrer Angabe? Ich sehe nicht, wie Sie denn wenn Sie tatsächlich hingekommen wären und den Mord entdeckt hätten, stünden Sie ja so hart der Verdacht. Ich kann ja nicht. Ich kann ja gar nicht nach Pöcking kommen. Wie kann ich denn auf Anhieb nach Pöcking kommen? Ich habe es immer abgelehnt. Nur dann, wenn Frau Klo da wäre, habe ich erklärt, würde ich kommen, weil ich nichts zu verheimlichen habe. Ich machte das Versteckspiel nicht mit, was er mit allen Menschen trieb. Er sagte ja jedem Menschen was anderes. Aber hier ganz offensichtlich den Zeugen, die hier vernommen worden sind, hat doch nichts anderes gesagt. Und da hat immer dasselbe gesagt. Da hat er zweimal das Gleiche gesagt, das stimmt. Das ist erstaunlich. Das verwundert mich selbst. Ich kann das nicht aufklären, weil ich es nicht weiß. Ja, vielleicht wissen Sie es doch. Nein, Herr Staatsanwalt. Nein, ich weiß es bei Gott nicht. Ich würde gerne etwas was wissen, glauben Sie es mir. Das ist ein entsetzlicher Zustand. Haben Sie jemals die Zeugen von Duisburg persönlich kennengelernt? Nein. Kenne ich gar nicht. Also er sagt wörtlich, die Brüne hat es immer darauf angelegt, andere Bekannte des Dr. Braun bei ihm auszustechen. Damit wird er auch zusammenhängen, dass Dr. Braun erklärte, die Brüne wolle ihn isolieren. Andere Bekannte? Braun hatte ja kaum Bekannte. Ich war ja immer nur mit Braun allein und mit meiner Tochter. Er hat aber eine ganze Menge Bekannte gehabt, nicht wahr? Ja, aber die kamen nicht mit mir, mit uns zusammen. Er wünscht es dann immer alleine. Das ist nicht richtig, was die Zeuge sagt. Also er fand das Isolieren vielleicht daraufhin gedacht, dass die Leute, ich schrieb ja immer auf Interessenten, die Spanien mieten wollten, nicht wahr, da oben. Und die Leute kamen zu mir und dann projizierte ich den Film an die Wand und verhandelte mit den Leuten. Ich zeigte den Leuten also diesen ganzen Besitz. Und dann nahm Dr. Braun oft übel, ich rief ihn natürlich immer dazu, wenn die Leute dann hinterher nicht mit ihm korrespondierten, sondern mit mir. Ja, nun sagt der Zeuge, und das ist der dritte Zeuge. Also er war darin wahnsinnig empfindsam. Die Leute kamen natürlich nicht. Also während seines Besuches vom 12.04. sagt auch dieser dritte Zeuge, übereinstimmend mit den beiden anderen Zeugen. Dass Dr. Braun ihm erzählt habe, er wolle für 100.000 Mark Grund in Spanien verkaufen. Die Brüne habe ihm einen Käufer zugebracht. Und die Verkaufsverhandlungen sollten am folgenden Donnerstag, den 14.04. stattfinden. Ich kann mich auch genau daran erinnern, dass Dr. Braun dies erzählt hat. Er gab ununterbrochen zu, dass ihn der spanische Grundbesitz sehr belastet und er sehr gerne alles verkaufen würde. Wer sagt das? Das sagt der Dr. Stoiber. Das sagt Dr. Stoiber. Als dritter Zeuge übereinstimmen Ich weiß von keinem Käufer, den ich beibringen konnte. Frauen in der ganzen Gegend umeinander zählt, sie hätten einen Käufer ihm gebracht, und zwar einen Dr. Schmitz, wie ich den Namen sage. Er hat mir lediglich gesagt, dieser Schmitz, mein Vetter, den sollte ich interessieren, und er wollte wirklich zu dem Dr. Schmitz, zu dem Schmitz fahren mit mir. Er hat am 12.04. zwei Zeugen gegenüber geäußert. Er wolle am 14.04. am folgenden Donnerstag Verkaufsverhandlungen mit dem Käufer, den Sie ihm gebracht haben, abends legen. Und am 14.04. nachmittags kam ein Anruf, dass er heute da sei. Mit ihm. Und dann will er sich mit Ihnen diesen Abend treffen. Es stimmt mit meiner Person nicht überein. Nicht überein, Herr Staatsanwalt. Wer kommt dann jetzt an? Ich weiß es nicht. Alle Zeugen sagen, dass Sie ihm den Käufer beigebracht haben. Es fängt ja so an, dass er überhaupt nie verkaufen wollte. Davon hat er mir nie etwas gesagt, lediglich das kleine Stück außerhalb des Terrains. Ja, für 100.000 Mark. Nein, ein kleines für 10.000 Mark wollte er verkaufen. Nicht 100, für 10.000 Mark ein kleines Stück. Das andere, das hat immer noch einen Wert von über 1 Million. Ach, ich bin Vater, den Preis. Das ausgerechnet da, wo es kein Wasser gibt. Ja, ist auf dem Wasser schon da. Funktioniert nicht. Ja. Sind Sie nicht der Ansicht, dass es so zivilisiert ist? Nein. In diesem Notizbuch haben Sie nämlich von einem Wert von 1,5 Millionen bereits gesprochen. Ja, das weiß ich. Das ist eine mit dem Günter Braun ausgesagt. Ich bin 1,5 Millionen Besitzer, steht auch dabei. Weil ich grotesk finde, habe ich das aufgeschrieben. Eine Tatsache, dass es sich um den 1,5 Millionen Besitzer. Ach, das ist doch grotesk. Sollen Sie dieses Bergelchen mal sehen, ob kein 1,5 Millionen Besitz. Niemals. Ja, wissen Sie, wie hoch der Grundstückspreis zur Zeit ist? Zur Seeseite hin, ich würde 16 Mark, ja. Ja, wie viel 16 Mark? Ich kann dazu nur sagen, dass ich keinen Herrn Schmitz kenne, keinen Herrn Dr. Schmitz kenne, nach wie vor nicht. Und ich weiß nicht, wie... Ich stimme mit Ihnen ja überein, dass Sie keinen kennen. Und ich weiß auch nicht, was Herr Dr. Braun sich darüber gedacht hat, dass ich einen Käufer hätte. Ich habe keinen Käufer. Ich habe mich auch diesbezüglich nie bemüht. Niemals bemüht. Hört gar nicht zur Debatte. Ach, das mag sein, dass Sie sich nicht bemüht haben. Nie. Stand gar nicht zur Debatte. Der Mann war froh, dass er den Besitz hatte, und er fühlte sich sehr, sehr wohl darum. War ja sehr erträglich, im Gegensatz zu München, wo er immer aufgeregt war. Also, er wollte diesen Besitz aber loshaben. Niemals. Hat er erzählt. Glaube ich nicht. Das sind die Leute, die zu Frau Klo kommen. Den Leuten erzählt er das. Stoiber kam zu Frau Klo. Denen erzählt er das. Ergänzend sagt er noch, wenn er den ganzen spanischen Besitz verkaufen könne, würde er der Klo sicherlich eine Felsmann kaufen. Die hatte ich ja schon 5, aber das macht ja nichts. Wieso jetzt ein Felsmantel kommt, wie soll ich das verstehen? Ja, dann weiß ich, das freut mich mal. Also Dr. Brauner während seines Besuchs gute Stimmung und zeigt in freudiger Erwartung vom Grundverkauf am Donnerstag vom Kauf eines neuen PKW. Er beklagte sich lediglich über sein Verhältnis zur Brühe. Ja, darüber hat er geklagt, dass er irgendwie nicht zuhande kam, das ist richtig. Also es ist richtig, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Braun hat diese Zeit nicht besonders gut war. Es war ausgesprochen gut. Freundschaftlich gut, aber ich wollte keine intimen Beziehungen mit dem Mann. Es war also... Es war ausgesprochen herzlich und gut. Nach wie vor.